Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Roland. It feels like it's meant to be. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Oh, DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Roland. Free your head and look up at the sun. We're never leaving. Spread your wings and watch yourself become. Already dreaming. I lead you, break. You push up through. My conscience shakes. When I shed the moon. Spread your wings.

nochmal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Thank you. Sputnik Heimspiel. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit